Hallo, ich bin da. Es geht darum, verschiedene Transformationsebenen des Kapitalismus zu benennen, die so in der Tradition der marxistischen Theoriebildung nicht anzutreffen sind. Das heißt, die Transformationsebenen werden neu bestimmt. Es wird nicht immer vom Kapitalismus geredet bei Adorno und Horkheimer, aber für sie ist die materielle Grundlage die einer kapitalistischen Produktion, einer kapitalistischen Basis, einer materiellen Basis. Bis in die Erörterungen Adornos auf dem Soziologentag von 1969, also kurz vor seinem Tode, ist für ihn dieses System ein Spätkapitalismus. Also auch eine kapitalistische Produktionsweise mit entsprechenden Austauschverhältnissen, mit der Dominanz der Waren. Produktion. Wogegen sich die Frankfurter wehren, ist die Kausalitäten zwischen Basis und Überbau, zwischen Praxis und Theorie, so zu bestimmen, als ob es immer um handfeste Interessen, Kollektivinteressen, Klasseninteressen ginge, die in den einzelnen Sphären benennbar sind und die auch ganz deutlich zurückführbar sind auf ihre Ursprünge. Deshalb ist es nicht eine Frage der Verschleierung der kapitalistischen Grundlage, wenn für sie Begriffe wie Kultur, ästhetische Produktion, Fragen der Dialektik, diese Transformationen, diese Selbstveränderung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung kritisch begleiten. Das heißt, es gibt vier, fünf solche Transformationsebenen, die benannt werden. Die eine Transformationsebene ist die, die der frühe Horkheimer der 30er Jahre schon bezeichnet hat, als eine Art autoritären Staat, die Verwandlung des liberalen Staates in einen autoritären Staat, in ein Staatsgebilde mit autoritären Zügen, mit Zügen, in denen sehr viel von dem, was die liberalen Sphären bestimmte, von denen auch der Staat selbst des Kaiserreichs noch abhängig war, auflöst. Das heißt, das Staatsmonopol auf Gewaltanwendung drückt durchgängig auf alle gesellschaftlichen Sphären. Mit anderen Worten, der Staat drängt sich in die Gesellschaft ein und transformiert diese Gesellschaft, ohne die Eigentumsgrundlage zu verändern. Denn es hat wenig Enteignungen der kapitalistischen Unternehmer gegeben im Dritten Reich. Aber gar keine. Es hat Kollektiveinrichtungen, kollektive Zentralisationen von Kapitalien und so weiter unter rüstungswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegeben. Aber die kapitalistische Eigentumsstruktur ist nicht angetastet. Und die zweite Transformationsebene, um die es hier geht in dieser Theorie, ist die der Subjektivität, der Subjekte, der Binnenausstattung der Individuen. Auch hier geht es nicht einfach um die Fortsetzung der liberalen Traditionen, der Individualitätsdefinitionen, der Persönlichkeit, der autonomen Persönlichkeit, sondern die Frankfurter Schule versucht eben auch hier bestimmte Veränderungen innerhalb eines solchen kapitalistischen Gesamtsystems festzustellen, durch die deshalb auch die klaren, übersichtlichen Klassenverhältnisse gebrochen werden. Man kann nicht sagen, die Proletarier, auch als Klassenangehörige, sind gefeit gegenüber diesen bürgerlich-autoritären Strukturen. Sondern in den proletarischen Familien wächst auch selbst ein Potenzial heran, das dem Faschismus entgegenkommt. Das heißt, die Transformationsebene Subjektivität ist ein wesentliches Element, was es so in den orthodoxen Formen des Marxismus nicht gibt. Sogar bis hin zu den sehr kritischen Marxisten wie Karl Korsch ist doch das, was proletarische Subjektivität betrifft, nur eingeschränkt durch Bewusstseinsformen, die an der kapitalistischen Gesellschaft hängen. Gleichsam, dass sie nicht so denken. Deshalb ist Arbeiterbildung wichtig. Aber über Bildung läuft das. Nicht über Sozialisation, über Mechanismen der Veränderung der Primärerziehung. Der Proletarier ist potenziell als Klassenmitglied ein Revolutionär, potenziell. Dass er es auch wirklich wird, dafür gibt es Bildung. Das ist die Auffassung. Er ist es nicht Kraft seiner Natur, aber seines Potenzials. Man kann ihn befreien, man kann ihn lösen von den Bindungen an der kapitalistischen Gesellschaftsordnung durch eine solche, durch Bildungsveranstaltung. Und da sagen Horkheimer und Adorno, das ist viel zu wenig, das geht viel zu, das ist viel zu kurz, das geht gar nicht in die primären Ausstattungen, in die Primärerfahrungen der Subjekte, die viel stärker einbezogen sind in den kapitalistischen Produktions- und Reproduktionszusammenhang. Und die dritte Ebene der Transformation ist die der Kultur. Was Kultur hieß, was sie heißt, wie sie verwendet wird, wie sie einbezogen wird in die Warenproduktion, die universalisierte Warenproduktion, was mit Kulturwerten und Kulturgütern passiert, wenn sie in diese Warenproduktion einbezogen werden und nach Äquivalenten getauscht werden, was passiert mit ihrem Wahrheitsanspruch? Ist eine wesentliche Frage ihrer Form der Kulturkritik. Kulturkritik für sie bedeutet wesentlich das Festhalten an bestimmten Wahrheitsansprüchen und gleichzeitig die Kritik des Absolutheitsanspruchs der Kultur, die dadurch, dass sie sich dem Betrieb entgegensetzt als eine andere Sphäre, den Betrieb mit legitimiert und bestätigt. Also die Transformation der Kultur, über die will ich heute sprechen, wäre eine dritte Ebene, ist aber nur eine Ebene. Deshalb Kulturkritik ist nicht die Theorie der Frankfurter Schule, aber ein wesentlicher Bestandteil. Und die vierte Ebene ist die Revitalisierung, die Rückgewinnung des Ideologiebegriffs, des klassischen Ideologiebegriffs, des Ideologiebegriffs, wie Marx ihn formuliert hat, nämlich als die Verbindung von Wahrem und Falschem in einem Gebilde. Nicht Wahrheit auf der einen Seite und Irrtum auf der anderen Seite. Es gibt auch nicht so etwas wie Klassenwahrheiten und Klassenirrtümer, wie es eben doch noch bei Lukács in Geschichte und Klassenbewusstsein der Fall ist, dass nur die proletarische Klasse aufgrund ihrer historischen Existenzbedingungen die Möglichkeit hat, die Totalität der Gesellschaft zu durchschauen und damit Klassenbewusstsein im Sinne der Überwindung der bestehenden Gesellschaft auch zu entwickeln. Ideologie wird ernst genommen im Sinne des falschen, aber notwendigen Bewusstseins. Falschen, aber notwendigen Bewusstseins. Notwendig deshalb, weil es in die Realität eingebunden ist. Und der Kerngedanke der Ideologie, dieses klassischen Ideologiebegriffs, ist der des Äquivalententauschs, der den Mehrwert produziert in der Produktion. Also das Nicht-Äquivalent, das durch Äquivalente produziert wird. Der Schein der Gleichheit entsteht in der Zirkulationssphäre. Da sind alle Menschen gleich und Marx sagt, das ist das wahre Eden der Gleichheit. Hier sind alle Menschen gleich. Sie sind Kontrahenten auf dem Markt. Und gleichwohl, wenn sie die Zirkulationssphäre verlassen, beginnt das eigentliche Problem des Nicht-Äquivalents. Nämlich in der Produktion wird das Nicht-Äquivalent produziert. In der Produktion kommt mehr raus als reingesteckt und entgolten wurde für den Kapitalisten, der den Arbeiter für eine bestimmte Zeit kauft, nach Marktwert, der auch bestimmt ist natürlich durch gewerkschaftliche Kämpfe, durch soziale Sicherungen, durch die Reproduktionskosten für Familie und alle Dinge, also einen kulturellen Durchschnittswert darstellt. Und indem er produzieren lässt, produziert er mehr als im Äquivalent entgolten wird. Das ist der Kern des klassischen Ideologiebegriffs. Wahres und Falsches in einem. Deshalb kann man nicht die Äquivalente abschaffen. Und sagen also, schaffen wir das Geld ab. Dann hört dieser Zauber auf. Oder schaffen wir eine Seite ab. Sondern das bezeichnet eben Ideologie, dass hier ein notwendiges Moment gesetzt ist, auch im Denken, in den Gleichheitsillusionen, die weitergehen. Und die arbeiten und existieren so lange, wie es eben diese Produktionsgrundlage gibt. Das heißt, man kann nicht durch einen Sprung aus diesem Verhängnis herausspringen, sondern es ist verwickelt, man ist mit drin, viertens. Und fünftens will ich hier benennen die Veränderungen zwischen Produktion und Zirkulation. Das wird uns gleich beschäftigen in der Judenfrage. Die Zirkulationssphäre wird aufgezehrt durch die Produktion. Die Zirkulationssphäre des Handels, des Geldes, gleichsam ist die Kulturebene, in der Kultur entsteht, in den Intermundien, wie Marx einmal sagt, in den Intermundien des kapitalistischen Systems entsteht so etwas wie Kultur, der Begriff von der Realität, der nicht in der Realität aufgeht, in den Intermundien, in den Zwischenwelten entsteht Kultur. Was passiert mit der Kultur, wenn die Zirkulationssphäre immer stärker in völlige Abhängigkeit gerät zur Produktionssphäre? Also praktisch die Produktionssphäre reproduziert, wie verändert sich dadurch das Verhältnis zwischen Kultur und Produktion. Und der sechste Punkt, den ich hier anführen möchte, ist das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis. Adorno sagt, dass die 11. Feuerbach-These, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern, in einer Zeit, in der jetzt alle verändern, alle am Verändern sind, seine anti-idealistische Kraft, die ihm ursprünglich zukommt, dieser These verloren hat. Nicht die 11. Feuerbach-These in Kulturkritik und Gesellschaft, in diesem programmatischen Artikel, der in den Prismen abgedruckt ist, von 1955, das ist aber ein Artikel, der 1951 entstanden ist, sagt er, seitdem jedes avancierte wirtschaftspolitische Gremium es für selbstverständlich hält, dass es darauf ankomme, die Welt zu verändern und es für Allotria erachtet, sie zu interpretieren, fällt es schwer, die Thesen gegen Feuerbach schlicht zu unterstellen. Dialektik schließt auch das Verhältnis von Aktion und Kontemplation ein. Oder, wenn man das jetzt erweitert, kann man sagen, es gibt gesellschaftlich-geschichtliche Phasen, in denen es auf die Interpretation der Welt stärker ankommt als auf deren Veränderung. Jedenfalls in der Hinsicht, dass nicht jede Veränderung besser ist als Interpretation. Wenn jedes wirtschaftspolitische Gremium sagt, wir müssen die Welt verändern und sogar die Gebildeten darunter die Feuerbach-Thesen dafür verwenden, von Marx, dann muss man vorsichtig sein mit dem Wahrheitsgehalt dieser Thesen. Sie haben sich verändert. Die Dialektik bezieht auch das Verhältnis zwischen Aktion und Kontemplation ein und verändert es. Wenn ich diese Transformationsebenen jetzt so nebeneinander stelle, dann sind es Dimensionen, in denen die Frankfurter ihren Begriff von Gesellschaftstheorie, Gesellschaftskritik und politischer Ökonomie erweitern. Es ist nie eine Verengung, sondern es ist eine Erweiterung der Begriffe innerhalb der dialektisch-marxistischen Tradition, die ich hier entdecke, im Unterschied zu vielen Interpreten und Kritikern der Frankfurter Schule. Und lassen Sie mich heute sehen, was es mit der Kulturindustrie auf sich hat und wie sich das verbindet zum Antisemitismus. Die Dialektik der Aufklärung hat ja eine gewisse Stufenfolge, also dieses Buch hat eine gewisse Stufenfolge, die durchaus nicht zwingend ist. Es wird ja auch gesagt, philosophische Fragmente. Es sind Fragmente, es ist nicht der Systemanspruch. Es sind offene Argumentationslinien, die hier präsentiert werden. Und es sind Essays, Versuche, im besten Sinne Montaignes, des Einkreisens von Fragestellungen, des Einkreisens von Fragestellungen, um sie auf bestimmte sachliche Kernpunkte zu bringen, aber sie lassen vieles offen und brechen an einzelnen Punkten der Argumentation auch ab. Insofern ist es nicht eine Frage eben der Geschlossenheit eines Systems. Man wird daraus kein System machen können, sondern man wird daraus nur lernen können, weiter zu arbeiten. Man wird, wenn man sich die Theorien der Frankfurter Schule oder die einzelnen Facetten oder Fragmente aneignet, nie so befriedigt sein, dass man sich darauf ausruhen kann. Es wird immer so sein müssen, dass es eher Arbeitsvorschläge sind, weiter zu machen. Also damit zu arbeiten, ist besser, als es in seinen Mangelstrukturen zu bezeichnen. Es gibt so eine Interpretationswelle, akademische Interpretationswelle, in der Auseinandersetzung mit der Frankfurter Schule, wo alles das ins Zentrum gerückt wird, was sie nicht gesagt haben oder noch nicht gesagt haben, vielleicht auch nicht sagen wollten, aber der Genuss an den Lücken, sich hochzuziehen, ist ein Verfahren, das man eben als ein solches von den Frankfurtern selbst kritisiertes, transzendentes Verfahren ansehen kann. Man nimmt einen Standpunkt und geht überfällt dann eine Theorie und kann mit Sicherheit sagen, dass sie nicht vollständig ist. Keine Theorie ist vollständig. Während wenn man die Produktionsweise nimmt, wie die Frankfurter an die Realität herangehen, an veränderte Realitäten, dann hat man den Produktionsgesichtspunkt. Und daraus kann man etwas lernen. Nicht von der Verteilung der Themen und von der Vollständigkeit der Abhandlung der Themen. Jedenfalls möchte ich Ihnen empfehlen, das so zu lesen als Produktionsvorschläge für das Weiterdenken und als Angebot begrifflicher Mittel, um eigene Begriffe zu klären und nie zu versuchen, das in die Vollständigkeit idealistischer Systeme zu bringen. Das heißt, hier ist das erste Kapitel, also der erste Exkurs, Odysseus oder Mythos und Aufklärung, die Verflechtung von Mythos und Aufklärung, worüber ich gesprochen habe. Dann haben Sie hier einen zweiten Exkurs, Juliette oder Aufklärung und Moral. Das bezieht sich auf das Buch von Marquis de Sade, Juliette, in dem hier traktiert wird, genusshafter Unterdrückung von Sinnlichkeit und Sexualität und eine bestimmte Moral sich daran knüpft, also Aufklärung und Moral. Dann Kulturindustrie ist untertitelt Aufklärung als Massenbetrug. Also es ist immer dieses Aufklärungsmoment und die Verdrehung der Aufklärung sind das Thema und schließlich eben Elemente des Antisemitismus. Lassen Sie mich mit diesem materialistischen Syndrom beginnen, der Beziehung zwischen Zirkulationssphäre und Produktion und der sogenannten Judenfrage. Dass die Zirkulationssphäre ihre Autonomie verliert, eine partielle Autonomie, sie ist nie ganz unabhängig von der Produktion gewesen, aber hat doch einen ganzen Stand in der Mitte ausgebildet von Händlern, von Finanziers, die wiederum sehr stark mit den kulturellen Dimensionen der bürgerlichen Gesellschaft verknüpft sind, ist diese Zirkulationssphäre gleichsam die Falle geworden für die Juden. Auf der einen Seite ist die Frage des Handels, vor allen Dingen auch des Geldhandels, ja bis tief in das Mittelalter hinein durch die aristotelisch-christliche Tradition belastet gewesen mit dem kanonischen Zinsverbot. Geld darf nicht Geld hecken, heißt es also bei Aristoteles. Es darf für Leihe, das Ausleihen von Geld, vor allen Dingen dann nicht, wenn der andere in Not ist, und er wird sich hauptsächlich dann Geld leihen, wenn er in Not ist, keine Zinsen genommen werden. In diesem kanonischen Zinsverbot heißt es auf Lateinisch mutuum date nihil indesperantes. Mutuum date heißt, gib einen Gegenstand, ein Geld oder Gegenstände nihil indesperantes, aber erhoffe nichts, erhoffe noch nicht einmal, dass du das zurückbekommst. Mit solchen kanonischen Zinsverboten kann man natürlich schwer eine Wirtschaft aufbauen. Auch eine Bedarfsdeckungswirtschaft nicht. Sodass die gesellschaftlich diskriminierten Gruppen, und dazu gehörten die Juden, jetzt schon sehr früh im Mittelalter in die Position der Geldleiher gedrängt wurden. Und sie waren außerhalb des Kodex, außerhalb der Gebote und haben selbstverständlich auch ihren Reichtum im Handel und in den Geldgeschäften gegründet auf relativ hohe Zinsen, die aber gezahlt wurden auch von Christen, bedenkenlos. Nur hier ist schon sehr früh innerhalb dieser Zirkulationssphäre eine gesellschaftliche Gruppe definiert, die gleichzeitig den Neid und den Hass der übrigen auf sich lenkt. Es ist fatal in der Geschichte, dass es immer wieder solche Gruppen gibt, die definiert sind als Aggressionsobjekte, von denen aber die Gesellschaft andererseits wiederum zehrt. Sodass jetzt die Judenpogrome traditioneller Art immer darin bestanden, dass wellenmäßig die überfallen und ausgeplündert worden sind. Und der Volkszorn war immer präsent. Denn es sind eben die unchristlichen Geldleiher gewesen, mit einer anderen Religion, mit anderen Ritualen, also Fremde, die die Geschäfte der Christen besorgten, aber dafür nichts bekommen sollten. Wir wissen ja, dass in dem ausgehenden Mittelalter dann die Fugger und Welser nicht nur also Juden, sondern die Geldgeschäfte und Handelskapitale sich vergrößerten und eine ungeheure Bedeutung hatte auch für Kaiserwahlen mit Bestechungen und Geldleihen. Das zur Vorgeschichte. Aber diese jüdischen Traditionen, die sehr früh schon dadurch bestimmt waren, dass hier eine Bevölkerungsgruppe, die häufig völlig assimiliert war, sogar die Tauffähigkeit war möglich, dass hier eine Gruppe da war, die so etwas wie ein Eigendasein der Kritik des Bestehenden auch entwickeln konnte. Oder anders ausgedrückt, für diese jüdischen Bevölkerungsgruppen war die Entwicklung einer Kultur identitätsstiftend, existenznotwendig. Sie mussten, weil sie von Ämtern ausgeschlossen waren, bis ins wilhelminische Zeitalter von Ämtern, hochdekoriert, mit Orden versehen, manchmal sogar Kommerzienräte und Hofräte, aber bis in die Weimarer Republik hat es selbstverständlich keinen Außenminister oder Außenstaatssekretär gegeben, jüdischer Herkunft. Sie sind ausgeschlossen gewesen vom produktiven Kapital und von den Staatsämtern. Immer. Sodass sich die Kultursphäre als eine eigene Sphäre bildete, in der sich hier eine ganz neue Gesellschaft hervortat innerhalb der Zirkulationssphäre. Ich darf Ihnen mal diese sehr eindrucksvollen Stellen aus den Elementen des Antisemitismus vorlesen. Die produktive Arbeit des Kapitalisten, ob er seinen Profit mit dem Unternehmerlohn wie im Liberalismus oder dem Direktorengehalt wie heute rechtfertigte, war die Ideologie, also das notwendige falsche Bewusstsein, die das Wesen des Arbeitsvertrages und die raffende Natur des Wirtschaftssystems überhaupt zudeckte. Darum schreit man, haltet den Dieb und zeigt auf den Juden. Er ist in der Tat der Sündenbock, nicht bloß für einzelne Manöver und Machinationen, sondern in dem umfassenden Sinn, dass ihm das ökonomische Unrecht der ganzen Klasse aufgebürdet wird. Gleichsam die Aggression, die sich auf die Klasse richtet, wo das Unrecht, also der Mehrwert entsteht, wird umgelenkt auf diejenigen, die in der Zirkulationssphäre sind. Deshalb bei den Nazis immer wieder die Arbeiter der Stirn und die Arbeiter der Faust, wobei man nie so richtig wusste, wie man mit der Faust arbeiten kann, außer schlagen. Aber das war die Formel, die Arbeit der Stirn, Arbeit der Faust sind produktive. Das andere sind die Parasiten, die parasitären Elemente, der Geldadel, der Kulturadel. Geldadel und Kulturadel sind identifiziert worden und auf die Projektion gebracht worden des Feindes, dieser produktiven, bodenständigen, verwurzelten Potenzen, die sich ja dann richteten einer ungeheuren auch ja Volkswut, auch das Volk hat mitgemacht, dazu gesehen, applaudiert, wenn Synagogen brannten und Juden gequälten und vernichtet wurden. So als ob das ökonomische Unrecht der ganzen Klasse von denjenigen, die über die ökonomischen Potenzen verfügen, umgelenkt wird auf einen Teil der Klasse. Nämlich auf die Fremden, auf die Juden, auf die religiös Fremden, auf die kulturell Fremden, auf die Kritiker der bestehenden Verhältnisse, aus denen sie sich rekrutierten. Der Fabrikant hat seine Schuldner, die Arbeiter in der Fabrik unter den Augen und kontrolliert ihre Gegenleistung, ehe er noch das Geld vorstreckt. Was in Wirklichkeit vorging, bekommen sie erst zu spüren, wenn sie sehen, was sie dafür kaufen können. Der kleinste Magnat kann über ein Quantum von Diensten und Gütern verfügen wie kein Herrscher zuvor. Die Arbeiter jedoch erhalten das sogenannte kulturelle Minimum. Nicht genug daran, dass sie am Markt erfahren, wie wenig Güter auf sie entfallen, preist der Verkäufer noch an, was sie sich nicht leisten können. Im Verhältnis des Lohns zu den Preisen erst drückt sich aus, was den Arbeitern vorenthalten wird. Mit ihrem Lohn nahmen sie zugleich das Prinzip der Entlohnung an. Und der Kaufmann präsentiert ihnen den Wechsel, den sie dem Fabrikanten unterschrieben haben. Jener ist der Gerichtsvollzieher fürs ganze System. Und das ist der Betroffene. Das ist der Menschenschinder. Das ist der eigentlich das ganze System am Laufen hält und nimmt das Odium für die anderen auf sich. Die Verantwortlichkeit der Zirkulationssphäre für die Ausbeutung ist gesellschaftlich notwendiger Schein. Aber es wird auf die Zirkulationsebene geschoben. Hier haben Sie gesellschaftliche Umgruppierungen, Umschichtungen allergrößter Art. Nicht, dass es nicht Judenpogrome gegeben hätte vorher. Aber sie haben eine ganz andere Funktion. Sie haben so etwas wie eine Entlastungsfunktion für diese Ökonomie und sind tragisch und sind tragisch genug. Aber wenn man Berichte nimmt von Judenpogromen, dann sieht man, dass also die überlebenden Juden wissen, dass sie in 5 oder 10 Jahren alles wieder aufgebaut haben und dann dauert es vielleicht 50 Jahre, bis sie wieder überfallen werden. Es ist auch eine Art Überlebensstrategie. Es ist nie die Absicht gewesen, die Juden als Rasse zu vernichten, sondern es ist immer die Absicht gewesen, sie zu berauben. Also ihnen das wegzunehmen, von dem man glaubte, es sei illegitim erworben. Also war die Rationalität, steckte im Raub. Das hat ja viele Juden machtlos und ohnmächtig gemacht, auch in ihrem Denken gegenüber den Nazis, die sie beraubten und töteten. Auch beraubten, wie jetzt immer deutlicher wird, was Goldreserven betrifft, die auf anderen Banken deponiert wurden. Aber dieses Moment ist neu und am Ende sogar ist die Tötungsmaschinerie noch aufwendiger als das, was sie herausbekommen an geraubten Gütern. Das heißt also die Verselbstständigung der Vernichtung. Und wenn Sie jetzt die Beziehung herstellen zu dem, was ich gesagt habe in der letzten Sitzung, dieses Opfer, die Verinnerlichung des Opfers, der Neid auf diejenigen, die etwas anderes machen und sich dem System nicht fügen, der Sozialneid, viele Dinge, die mit dem Ausgliedern des Anderen zu tun haben, dann kann man sehr wohl sagen, dass die Judenvernichtung nur die Spitze dieser Form der Rationalität ist. Die Spitze der Verwaltungsrationalität. Für Eichmann ist es unmöglich gewesen, Unrechtsbewusstsein zu entwickeln. Er sagte, er ist Verwaltungsbeamter gewesen, er hat die Eisenbahn organisiert, die Transporte. Und er hat bis zum Schluss nicht Nur an einem Punkt hat er sich entschuldigt. Er hätte nämlich bei Verhandlungen über Judentransporte einen Rabbiner in Wien geohrfeigt. Und bei dem hat er sich entschuldigt. Das war sein Vergehen. Da haben Sie hier eine Form der Rationalität, die ja auch die kulturellen Vorstellungen sprengt und eben mit einer Verselbstständigung, nein, nicht Verselbstständigung, sondern mit einer Assimilierung von Zwecken und Mitteln abläuft, in der überhaupt die Mittel, die Rationalität der Mittel zu den Zwecken wird. Eben, wenn die Judentransporte missglückt wären, wenn ein Eisenbahnunglück passiert wäre, dann hätte Eichmann gesagt, ja, ich bin schuldig an dem Tod der Juden, die in diesen Eisenbahnwaggons waren. Denn dann wäre das nicht perfekt organisiert, es wäre nicht rational. Aber sie abzuliefern in Auschwitz, nicht an der Rampe, enthebt ihn der Verantwortung für das, was danach kommt. Das ist die, wie soll man sagen, die Konversion des Rationalitätsbegriffs, um die es immer wieder in der Frankfurter Schule geht. Das Verdrehen von Vernunft, das ist die Gegenseite der Aufklärung, die an der Aufklärung hängt. Aber nicht so, dass man jetzt sagen könnte, kehren wir zurück zu den Positionen der Gegenaufklärung. Das macht eben dieses dialektische Bohren ab. Es ist kein Weg zurück möglich zu Positionen der Gegenaufklärung, sondern nur durch dieses Unrecht, durch diese Verbrechen hindurch ist erkennbar, was heute Theorie bedeutet. Darauf werde ich gleich zu sprechen kommen. Es gibt hier den Versuch, in den Elementen des Antisemitismus, und ich nehme das hauptsächlich hier in diesem Kulturindustrie-Zusammenhang, weil im Kulturindustrie-Kapitel des Denkens der Frankfurter immer wieder die Frage danach gestellt wird, was ist Wahrheit, was ist Unwahrheit, was ist Persönlichkeitsschein, was ist Persönlichkeit, sodass hier in den Elementen des Antisemitismus diese Ausgrenzung dessen, was nicht identisch ist, die Ausgrenzung des Nicht-Identischen, ja die Vernichtung des Nicht-Identischen, ein Zeichen dafür ist, dass das Selbst, das Ich, immer stärker gebrochen wird und praktisch nicht mehr die Funktion ausübt einer Balancearbeit zwischen dem Triebwerk im Innern der Menschen und dem Über-Ich als den überlieferten Normen einer Gewissensverpflichtung. Sondern dieses Ich, dieses gebrochene Ich, geht in die Triebe, also geht ins Nicht-Identische, wenn man so will, verliert sich im Nicht-Identischen. Und dadurch fehlt eine Instanz, die den Schein bricht, zu brechen, versucht. Und in diesem Projektionsmechanismus, in diesem gesellschaftlichen Projektionsmechanismus, der umso stärker ist, je labiler ein gesellschaftliches Gemeinwesen ist, deshalb Fremdenfeindlichkeit immer auftritt, wenn die inneren Krisenzusammenhänge nicht gelöst werden, auch Lösungsperspektiven nicht erkennbar sind, nimmt Fremdenfeindlichkeit zu. Man kann das bis in die griechische Antike verfolgen. Wenn die mit ihren Problemen nicht fertig wurden, Dann haben sie den Ostrakismus verwendet, also das Scherbengericht, ausgegliedert Menschen. Das hatte nun die eigene Dialektik an sich, dass die Kolonisatoren, die Griechischen, die großen Kulturgründer auch gewesen sind, nicht? Das waren also in Sizilien und anderswo in den ionischen Bereichen, das sind alles Immigranten gewesen und gerade die Besten wurden als Immigranten weggeschickt. Und hier vollzieht sich etwas Ähnliches, dass das schlechte Gewissen, die Durchsichtigkeit der Gewalt, die Gebrochenheit des Selbst und des Ich, alles zu einer Mischung führt, in der der Projektionsmechanismus auf Feinde, ja die Herstellung von Feinden, geradezu zum bestimmenden Merkmal der kollektiven Identitätsbildung wird. So sagt konsequent Carl Schmitt, Politik ist nur möglich, wenn ein Feind da ist. Es gibt keine Politik, keine Innenpolitik ohne Feind. Die plastische Vorstellung eines Feindes ist die Möglichkeit politischen Handelns, heißt es zum Begriff des Politischen bei Carl Schmitt. Dieser Feind muss nicht vernichtet werden nach Carl Schmitt, aber natürlich kann er vernichtet werden. Er ist ein Feind. Die Vernichtungswürdigkeit von Feinden ist dann eine Definitionsfrage der jeweiligen staatlichen Macht. Der Liberalismus, sagen Horkheimer und Adorno, hatte den Juden Besitz gewährt, aber ohne Befehlsgewalt. Ohne Befehlsgewalt, also ohne hoheitliche Befugnisse. Die sind immer rein gehalten worden von Juden. Das ist nicht immer so gewesen. Ich glaube, in Zeiten der Besetzung, der islamischen Besetzung Spaniens, also vor der ersten und zweiten Reconquista, Juden haben eine sehr bedeutende Funktion gehabt. Das hatte aber etwas mit der Neutralisierung der religiösen Sphären zu tun. Immer dann, wenn die neutralisiert waren, also wenn die religiösen Positionen nicht auf dem Sprunge waren, Bürgerkrieg herzustellen, nahm der Einfluss auch dieser Gruppen, also der Juden, zu. Aber der Liberalismus hatte den Juden Besitz gewährt ohne Befehlsgewalt. Es war der Sinn der Menschenrechte, Glück auch dort zu versprechen, wo keine Macht ist. Es war der Sinn der Menschenrechte, Glück auch da zu versprechen, wo keine Macht ist. Und Sie haben jetzt diese Frage der Kultur. Ich habe das letzte Mal Stendhal zitiert, Promesse de Bonheur, der kulturelle Zusammenhang, in dem auch so etwas wie Glücksversprechen da ist. Und Sie haben die großen im 19. Jahrhundert, die großen Salons, die jüdischen Salons des Mendelssohns und anderen, denen Musikkultur gepflegt wurde. Und Sie haben die großen Schriftsteller und Dichter, so Heinrich Heine und andere und Ludwig Börne. Hier bildet sich so etwas wie eine, ja, Kultur bildet sich eigentlich nur, wenn die Not nicht nur materielle Not ist. Also wenn die Not, Kultur hatte etwas mit der Bewältigung von Not zu tun, aber wenn die Not zu sehr an dem Existenzminimum hängt, ist die Interessenkonstellation doch so, dass sehr viel stärker funktionalisiert wird in der Aneignung und in der Vermittlung von Kultur, während die eigentliche Produktionssphäre der Kultur ist eine, in der sich die Menschen um den Alltag so unmittelbar nicht kümmern müssen, sondern eine besondere Sphäre des Selbstverständnisses der Weltinterpretation ausbilden können, in der die Rückkopplung zu den unmittelbaren Interessen nie direkt ist. Also Kultur hat es mit einem indirekten Produktionsprozess zu tun. Und deshalb ist die liberale Sphäre, das heißt also die Zirkulationssphäre des Handels, des Schreibens, des Denkens, auch die nicht mehr staatsunmittelbare Sphäre der Ausbildung, also der Universitäten, sind die Basis eines solchen kulturellen Produktionsprozesses und verspricht Glück. Horkheimer und Adorno sagen, die Menschenrechte waren konzipiert, waren gedacht, auch denjenigen, die keine Macht haben, eine gesicherte Sphäre zu schaffen, in der sie auch glücklich sein konnten. Dass nicht alles Glück aus der Macht kommen muss, weil die betrogenen Massen ahnen, dass dies Versprechen als allgemeines Lüge bleibt, solange es Klassen gibt, erregt es ihre Wut. Sie fühlen sich verhöhnt. Doch als Möglichkeit, als Idee müssen sie den Gedanken an jenes Glück immer aufs Neue verdrängen. So wie die Ruderer im Odysseus Mythos, ja, des Glücks nicht teilhaftig werden können. Müssen sie verdrängen, sie verleugnen ihn umso wilder, je mehr an der Zeit ist, also je mehr Waren da sind, die Menschen auch befriedigen könnten. Deshalb sagen sie ja, es wird ja nicht nur eine Teilbefriedigung findet statt, sondern es wird auch noch gezeigt, was nicht befriedigt werden kann. Als eine Art Intention darauf, als ein Spannungszustand. Doch als Möglichkeit, als Idee, wo immer er inmitten der prinzipiellen Versagung als verwirklicht erscheint, eben hier bei den Juden, müssen sie die Unterdrückung wiederholen, die der eigenen Sehnsucht galt. Was zum Anlass solcher Wiederholung wird, wie unglücklich selbst es auch sein mag, Ahasver und Mignon, Fremdes, das uns verheißen, das ans verheißene Land, Schönheit, die ans Geschlecht erinnert, das als widerwärtig verfemte Tier, das an Promiskuität gemahnt, zieht die Zerstörungslust der Zivilisierten auf sich, die den schmerzlichen Prozess der Zivilisation nie ganz vollziehen konnten. Und hier haben Sie den Bogen wiederum zum Rationalisierungsmythos. Die These ist die, je entschiedener sichtbares Glück verweigert wird für die Menschen. Und je mehr sie in sich Opfer bringen müssen, umso entschiedener ihr Trieb, kann man sagen, anderen Opfer zuzufügen, andere zu vernichten, in denen vielleicht sichtbar wird, dass sie befriedigt leben, einigermaßen reich sind, aber auch Kultur haben, denken, sich Kritik erlauben, sich anlegen mit den staatlichen Instanzen, die Glück und Macht versprechen, aber sie nicht einlösen können, Verstehen Sie, das sind Projektionsmechanismen im Spiele, in denen eben die eigene Entsagung, so heißt es auch im Odysseus-Mythos, die eigene Entsagung, die eigenen Opfer jetzt als Motiv gesehen werden, den anderen zu schaden, die in irgendeiner Form ein solches Glücksversprechen repräsentieren. Das mag nicht wirkliches Glück sein, das kann ein nur vermutetes Glück sein. Oder imaginiertes Glück sein, das man auf diese gesellschaftlichen Gruppen bezieht. Umso stärker, wenn es gelingt, jetzt wie im Dritten Reich die gesamte gesellschaftliche Misere auf eine solche Gesellschaft, auf eine solche Gruppe zu projizieren, als Weltverschwörer, jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung, die nicht nur den Menschen das zustehende Glück verweigern, sondern sie auch in Kriege treiben. Im Übrigen, einer der schlimmsten Propagandatricks ist der, ja, im Dritten Reich gewesen, dass immer suggeriert wurde, dass der Krieg seit langem geplant gewesen ist von den anderen, vom jüdisch-bolschewistischen Weltbürgertum, von den Nicht-Sesshaften, Nicht-Sesshaften, von den Entwurzelten, von Ahasver, nicht? Dem ewigen Juden, Ahasver, den ewigen Juden, ewigen wandernden Juden, der keine Volksgemeinschaft hat, der nicht verwurzelt ist. Das ist ein umso schlimmerer Gedanke gewesen, als ein großer Teil der deutschen Juden gar nicht mehr wusste, dass sie jüdische Herkunftselemente haben, sondern erst durch Ahnenforschung darauf gebracht wurden. Ich habe gesagt, Horkheimers Vater war stolz darauf, also in Deutschland natürlich seit Generationen länger gelebt zu haben als Hitler. Und das gilt selbstverständlich für viele Juden, die im Ersten Weltkrieg noch hohe Dekorationen bekamen. Bei fast allen hat es nichts genützt, sich vor Auschwitz zu bewahren. Das heißt, hier ist eine Rasse, ist ein Anderssein vernichtet worden, das als Rasse definiert wurde. Wobei nebenbei gemerkt, eine der größten Rassenmischungen von Völkern, die es überhaupt in der Welt gibt, Deutschland ist. Germanischen Reinrassigkeit ist einfach eine Fiktion. Es ist eine Mischung von, wenn man weiter zurückgeht, von so verschiedenen Stammesherkünften und Rassen, dass umso intensiver eben Identität hergestellt wird, wiederum je schwieriger die Identität, kollektive Identität ist. Also ökonomisches Unrecht der ganzen Klasse wird den Juden aufgebürdet, wenn man so will, die Erfindung des Kapitalismus, die immer stärker auch Massen in Armut gestürzt hat, wird auf die jüdische Rasse projiziert und mit aggressiven Vernichtungswillen besetzt. Wo immer es eher inmitten der prinzipiellen Versagung als verwirklicht erscheint, müssen sie die Unterdrückung wiederholen, die der eigenen Sehnsucht galt. Was im Anlass solcher Wiederholung wird und so weiter. Denen die Natur krampfhaft beherrschen, spiegelt die gequälte Natur aufreizend den Schein von ohnmächtigem Glück wieder. Der Gedanke an Glück ohne Macht ist unerträglich, weil es überhaupt erst Glück wäre. Die Imagination des Glücks ohne Macht reizt den Volkszorn an und führt zu solchen Pogromen ganz anderer Art, wenn der Kapitalismus nicht mehr diese Aufteilungen hat. Zirkulationssphäre, Respekt einer Bevölkerungsgruppe. Und das ist eine neue Qualität des Kapitalismus für Horkheimer und Adorno. Das ist nicht irgendwas, was von außen kommt, von oben oder von unten, sondern das ist eine Entfaltungsform kapitalistischer Gesellschaftsordnung, dass Sie hier analysieren mit den extremen Ausschlägen auch dieses Antisemitismus, der auf Vernichtung geht. Das ist auch etwas anderes. Das haben die beiden nie so analysiert, aber das kann man heute sagen, das ist noch etwas anderes im Gesellschaftssystem als das, was im Gulag passiert ist. Natürlich ist es für die Toten, die Gemarterten und die Gequälten nicht so wesentlich, von welchem System sie gequält werden. Aber für das Denken ist es nicht unwesentlich, die Systeme auch zu unterscheiden, wie so etwas zustande kommt und welche Zwecke sie hat. Natürlich hat es auch in der Sowjetunion Antisemitismus gegeben, in der Hochphase des Stalinismus. Aber hier ist es wesentlich doch die Brüchigkeit, also dieser Form des Sozialismus in einem Lande, der immer mehr Menschen, die unzufrieden waren, kritisiert haben, in die Vernichtungslager schickte oder in die Arbeitslager, in die Besserungslager. Nicht mit der Absicht, sie zu vernichten, aber sie sind vernichtet worden. Es hat keine direkte Tötungsmaschinerie im Gulag gegeben. Es hat keine Verbrennungsöfen gegeben aufgrund des Merkmals. Es hat, wie das so im Dritten Reich genannt wurde, Verschrottung durch Arbeit gegeben. Verschrottung durch Arbeit. Das heißt, die Menschen sind einfach in den Großprojekten, den stalinistischen Großprojekten zu Hunderttausenden umgekommen. In den Arbeitslagern. Gulag ist ein Arbeitslager, Auschwitz ist ein Vernichtungslager. Auch der Definition nach. Und ich möchte noch einmal betonen, für die Betroffenen ist es nicht so wesentlich, ob sie vernichtet werden durch ein Arbeitslager oder durch ein Vernichtungslager, aber sehr wohl für den gesellschaftlichen Blick. Und das mildert auch nicht das Urteil darüber. Aber es wäre intellektuell unredlich zu meinen, dass das eins wäre. Und natürlich ist die Stasi nicht geheime Staatspolizei Hitlers gewesen. Und nur eben die Verblödung auch vieler Menschen führt dazu, dass dann ein Regierungssprecher das behaupten kann. Natürlich seine eigene Verblödung auch. Aber auch, dass das nicht ein Protest hervorruft, der jetzt nicht als eine Sympathiekundgebung für die Stasi erscheinen muss, sondern dass das einfach etwas anderes ist und ein anderes Herrschaftssystem, das mit viel gebrochenen, mittelbaren Zügen ausgestattet ist, als das brutale Vernichtungssystem des Dritten Reichs. Der Fabrikant hat seine Schuldner, das habe ich schon gesehen. Was in Wirklichkeit vorging, bekommen Sie erst zu spüren, wenn Sie sehen, was Sie dafür bekommen. Die Juden haben die Zirkulationssphäre nicht allein besetzt, aber sie waren allzu lange in sie eingesperrt, als dass sie nicht den Hass, den sie seit je ertragen hatten, durch ihr Wesen zurückspiegelten. Ihnen war im Gegensatz zum arischen Kollegen der Zugang zum Ursprung des Mehrwerts weithin verschlossen. Zum Eigentum an Produktionsmitteln hat man sie nur schwer und spät gelangen lassen. Freilich haben es die getauften Juden in der Geschichte Europas und noch im Deutschen Kaiserreich zu hohen Stellungen in Verwaltung und Industrie gebracht. Immer jedoch hatten sie es mit doppelter Ergebenheit, mit beflissenem Aufwand, hartnäckiger Selbstverleugnung zu rechtfertigen. Auch durch einen gewissen Antisemitismus der Juden zu rechtfertigen. Nicht viele Elemente, zum Beispiel auch bei Marx, klingen antisemitisch. Da sind Elemente des Assimilationswillens zur bestehenden Gesellschaft, die dazu führen, dass die Sonderstellung, die Juden, insbesondere die orthodoxen Juden, die Sonderrechte, die sie auch beanspruchen, in den Gesetzgebungen, dass das auf Widerstand gerade derjenigen stößt, die wie Heine und Marx überhaupt ihr Judentum ja gar nicht pflegten oder darauf nun besonders stolz waren. Aber wenn es angegriffen wurde und wenn es diskriminiert wurde, selbstverständlich sich dafür einsetzen, aber bei Marx und Heine gleichzeitig die Formel, die Marx so formuliert, es ist eine Emanzipation des Juden ohne Emanzipation der Gesellschaft nicht möglich. Eine Sonderemanzipation des Juden ist nicht möglich. Kann geschützt werden, aber dann hat er ein Sonderdasein, ist auch gesetzlich geschützt, aber es gibt keine Emanzipation einer einzelnen Gruppe ohne Emanzipation der Gesellschaft. Also zum Eigentum an Produktionsmitteln hatten sie kaum Zugang und sind, man ließ sie heran, nur wenn sie durch ihr Verhalten das Verdikt über die anderen Juden stillschweigend sich zueigneten und nochmals bestätigten, das ist der Sinn der Taufe. Alle Großtaten der Prominenten haben die Aufnahme des Juden in die Völker Europas nicht bewirkt. Man ließ ihn keine Wurzeln schlagen und schalt ihn darum wurzellos. Man ließ ihn keine Wurzeln schlagen und schalt ihn deshalb wurzellos. Das geht auch für viele Gastarbeiter, Fremde. Manchmal hat man den Eindruck, dass auch heute in den konservativ-liberalen Zusammenhängen der gegenwärtigen Regierung die Tatsache, dass man sich gegen ein doppeltes Staatsbürgerrecht wehrt, geradezu dazu dient, die Ausländer wurzellos zu halten, um das Problem zu behalten und nicht zu lösen. Das heißt also, den inneren Feind noch zu pflegen, weil man nicht weiß, was geschieht, wenn er nicht mehr als Feind erscheint. So sehen die das hier auch mit dem Juden. Er wird entwurzelt, er wird gehemmt, sich vollständig zu assimilieren, er wird diskriminiert, indem man ihm Zehren zuweist, und dann wird er als wurzellos, heimatlos und staatenlos diskriminiert und deshalb auch als gefährlich betrachtet, als Intrigant und als Verschwörer. Nicht? Diese verschwörerische Komponente gründet sich darauf, ja, dass in dieser Paranoia, in diesem Verfolgungswahn des Dritten Reichs Juden in allen Regierungen saßen. Also die Juden, die eigentlichen Zentren dieser Regierungskoalition, gewesen sind. Und deshalb eine Universalisierung des Feindes möglich war, die auch gar keine Differenzierung zuließen. Jeder, der in die Kriegskoalition gegen Hitler eintrat, war eben gesteuert. Das ist eine für uns so richtig nicht verständliche Massenwahn. Aber Massenwahn, nicht nur ausgedacht in den Köpfen Einzelner, sondern aufgrund der Rabattsituation des Ich vieler Menschen. Also dass das alles etwas unter Rabatt stand. Also nicht so, also billiger ist eine Billigausstattung des Ich eben von vielen Menschen auch geglaubt aufgenommen wurde und mit einem ungeheuren Selbstvernichtungswillen auch bis zum Schluss durchgehalten wurde. Es gibt praktisch keinen Krieg in der Geschichte, in der in den letzten Phasen nicht Erosionen oder Abspaltungen passiert sind, außer in Deutschland. Also Erosionen, Rebellionen größeren Ausmaßes. Wenn die Kriegsniederlage sich zeigte, hat es immer Ausfälle kollektiver Art gegeben. In Deutschland kaum bis zum Schluss. Und das betrifft auch die Massenpsychologie eben dieser Veränderungen, auf die Horkheimer und Adorno besonderes Gewicht legen. Dass es hier Manipulationen gibt, aber die manipulierbaren Objekte oder Subjekte da gewesen sind. Anders wäre das nicht verständlich. Alle Großtaten der Prominenten haben die Aufnahme des Juden in die Völker nicht bewirkt. Stets blieb er der Jude Schutzjude, abhängig von Kaisern, Fürsten oder dem absolutistischen Staat. Der Handel war, Handel und Geld waren nicht sein Beruf, sie waren sein Schicksal. Jetzt die Frage, daran anknüpfend und darauf gründend, wenn sich solche Veränderungen vollziehen, in denen doch alles Denken, Handeln einbezogen ist in einen solchen wahren, produzierenden, Funktionszusammenhang. Welche Bedeutung hat überhaupt Denken? Warum ist Denken notwendig? Welche Bedeutung hat Kultur oder der Begriff von Wahrheit, wenn jede Wahrheit auch zu beschädigen ist, wenn jedes Denken auch zu integrieren ist? Darüber machen sich Horkheimer und Adorno immer wieder Gedanken, was hat denn noch Sinn in einer solchen Wahrheitsbestimmung, wenn Basis und Überbau in dieser Weise miteinander sich verbünden, also sich nicht mehr so getrennt verhalten, dass Wahrheitsansprüche gegenüber der Realität einklagbar, sichtbar werden. Denn die alte Form der Ideologie besteht ja darin, dass auch ein Wahrheitsanspruch im Prinzip der Gleichheit steckt. Nicht, dass die Gleichheit auch ein Versprechen ist, das dementiert wird in der Wirklichkeit durch die Produktion der Ungleichheit. Aber immerhin ist es nicht die Realität selbst, in die die Wahrheit einbezogen ist, sondern Wahrheit, soweit sie als gesellschaftliche Wahrheit zu gelten hat, bricht immer das Gegebene. Und das ist das Element, das den Mythos überschreitet, das Neue. Im Schluss dieses Kapitels oder dieses Aufsatzes über Kulturkritik und Gesellschaft sagt Adorno, die herkömmliche transzendente Kritik der Ideologie ist veraltet. Prinzipiell macht durch ungebrochene Transposition des Kausalbegriffs aus dem Bereich der physischen Natur in die Gesellschaft die Methode eben jene Verdinglichung sich zu eigen, die sie zum kritischen Thema hat und fällt hinter ihren eigenen Gegenstand zurück. Immerhin kann die transzendente Methode darauf sich berufen, dass sie nur so weit Begriffe verdinglichten Wesens benutzt, wie die Gesellschaft selber verdinglicht ist, dass sie dieser durch die Rohheit und Härte der Kausalbegriffe gleichsam den Spiegel vorhält, der sie die eigenen Rohheit und Härte wie der Entwürdigung des Geistes in ihr überführt. Also Adorno plädiert darauf, dass es nicht um die weichen Materien in der Kritik der Kultur und der Kritik des Geistes geht, sondern dass der Geist in dem Zustand benannt wird und kausal bezogen wird auf das, woraus er entsteht und wovon er abhängig ist. Das heißt, immer stärker von der wahren produzierenden Gesellschaft, die den Geist und das, was Kultur ist, aufsaugt. Aber die finstere Einheitsgesellschaft, duldet nicht einmal mehr jene relativ selbstständigen, abgesetzten Momente, welche einst die Theorie der kausalen Abhängigkeit vom Überbau und Unterbau meinte. In dem Freiluftgefängnis, zu dem die Welt wird, kommt es schon gar nicht mehr darauf an, was wovon abhängt. So sehr ist alles eins. Alle Phänomene starren wie Hoheitszeichen absoluter Herrschaft dessen, was ist. Hier haben sie wiederum das, was die Dialektik der Aufklärung ja nachzuweisen versucht. Das, was ist, die Gegebenheiten als das suggestive Element der Wirklichkeit, ist der Mythos, in dem nichts Neues erscheint und nichts Neues erscheinen darf. Und wo es erscheint, wird es ausgegliedert. Insoweit, das möchte ich noch einmal betonen, diese Linie Faschismus für Horkheimer und Adorno ein epochaler Einbruch ist, aber keineswegs wettgemacht werden kann, indem man an alte Bedingungen anknüpft und so weitermacht, sondern dass hier Formen der Rationalität, Formen der Warenproduktion, der kapitalistischen Logik und so weiter, wenn sie fortexistieren, unter veränderten Bedingungen Ähnliches produzieren können. Also wie gesagt, den Feind als denjenigen, der verantwortlich ist für die Krise, die man selber verursacht, ist ein Projektionsmechanismus, also von Herrschaftssystemen, der sich durchhält in solchen Krisensituationen. Alle Phänomene starren wie Hoheitszeichen absoluter Herrschaft dessen, was ist. Gerade weil es im eigentlichen Sinne vom falschen Bewusstsein keine Ideologien mehr gibt, sondern bloß noch die Reklame für die Welt durch deren Verdoppelung und die provokatorische Lüge, die nicht geglaubt werden will, sondern Schweigen gebietet, nimmt die Frage nach der kausalen Abhängigkeit der Kultur, die unmittelbar als Stimme dessen ertönt, wovon sie bloß abhängig sein soll, etwas Hinterwäldlerisches an. Also die Beschwörung der alten Kulturwerte, nicht? Dem gegenüber, der Macht dieser Wirklichkeit gegenüber etwas rührend Konservatives an sich hat. Allerdings wird davon am Ende auch die immanente Methode eilt. Sie wird von ihrem Gegenstand in den Abgrund gerissen. Die materialistisch durchsichtige Kultur ist nicht materialistisch aufrichtiger, nur niedriger geworden. Mit der eigenen Partikularität hat sie auch das Salz der Wahrheit eingebüßt, das einmal in ihrem Gegensatz zu anderen Partikularitäten bestand. Zieht man sie zu jener Verantwortung vor sich, welche sie verleugnet, so betätigt man nur die kulturelle Wichtigmacherei als neutralisierte und zugerichtete, aber wird heute die gesamte traditionelle Kultur angesehen. Je totaler die Gesellschaft, umso verdinglichter auch der Geist und umso paradoxer sein Beginnen der Verdinglichung aus eigenem Sicht zu entwinden. Noch das äußerste Bewusstsein vom Verhängnis droht zum Geschwätz zu entarten. Kulturkritik findet sich der letzten Stufe der Dialektik von Kultur und Barbarei gegenüber. Und hier befindet sich der berühmte Satz, berühmt-berüchtigte Satz, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch und das frisst auch die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es unmöglich war, heute Gedichte zu schreiben. Der absoluten Verdinglichung, die den Fortschritt des Geistes als eines ihrer Elemente voraussetzte und die ihn heute gänzlich aufzusaugen sich anschickt, ist der kritische Geist nicht gewachsen, solange er bei sich bleibt in selbstgenügsamer Kontemplation. Aber der kritische Geist wird dadurch nicht überflüssig. Sie sagen nur, wenn er sich nicht in die Welt bewegt, wenn er nicht nach außen geht. Das ist wiederum ein implizites politisches Motiv auch, also Weltinterpretation zu geben für mögliche Veränderungen. Und stärker noch als hier wird jetzt die Theorie bestimmt in den Fragmenten, damit will ich dann heute abschließen, in Fragmenten zur Dialektik der Aufklärung unter dem Titel für Voltaire findet sich der Versuch, was ist sinnvolle Theorie, Tätigkeit, der Versuch, das genauer zu bestimmen. Die Lüge spricht wahr. Wenn die faschistischen Mörder schon warten, soll man das Volk nicht auf die schwachen Regierungen hetzen. Es geht hier darum, dass Leute, das gilt ja auch heute immer, sagen, es war also vor wenigen Tagen ein Journalist der Frankfurter Allgemeinen bei mir, um so ein intellektuelles Porträt zu machen. Und am Ende sagt er, ja, wissen Sie, also ich habe ja einiges von Ihnen gelesen, aber was Sie heute so sagen, das ist alles negativ. Wie kommen Sie denn, warum, Sie sehen ja überhaupt nichts Positives mehr. Da sage ich, das stimmt doch überhaupt nicht. Sie haben das nur nicht gehört. Sie wollen wahrscheinlich hören, dass ich das alles kritisiere. Aber soll ich die Globalisierung als positiv betrachten, wenn sie die und die Folgen hat? Oder wie stellen Sie sich vor, intellektuelle Arbeit? Muss man also einer kritischen Position gleich sagen, aber so schlimm ist es nicht. Da gibt's auch positive. Und das ist hier die Auseinandersetzung, in diesem sehr schönen Fragment, über die Einseitigkeit, nicht? Das, so fängt das auch an, deine Vernunft ist einseitig, flüstert die einseitige Vernunft. Du hast der Macht Unrecht getan. Die Schande der Tyrannei hast du pathetisch, weinerlich, sarkastisch, polternd ausposaunt. Das Gute aber, das die Macht geschaffen hat, unterschlägst du. Und das hat so diese Atmosphäre heute, also verdammt, wo bleibt das Positive? Oder Wilhelm II. Hat gesagt, Schwarzseher dulde ich nicht. Dieser Mangel an Bewusstsein davon, dass Kritik etwas Produktives ist und nicht nur Zersetzendes, weil die Verhältnisse, die nicht kritisiert werden, zersetzen sich in der Regel von ganz alleine. Da muss man gar nicht nachhelfen. Dagegen Verhältnisse, an deren Erhalt man interessiert ist, der Kritik bedürfen, um sich zu zu entwickeln. Gut, das ist der Punkt, den die beiden hier aufführen anhand von Voltaire. Die Chance, sagen Sie, dass durch Denunziation, nein, die Lüge spricht wahr, wenn die faschistischen Mörder schon warten, soll man das Volk nicht auf die schwache Regierung hetzen. Selbst das Bündnis aber mit der weniger brutalen Macht hat nicht das Verschweigen von Infamien zur sinnvollen Konsequenz. Die Chance, dass durch Denunziation des Unrechts, das einen vor dem Teufel schützt, die gute Sache leidet, war noch stets geringer als der Vorteil, den der Teufel davontrug, indem man ihm die Denunziation des Unrechts überließ. Wie weit muss eine Gesellschaft gekommen sein, in der bloß noch die Schurken die Wahrheit sprechen? Und Goebbels die Erinnerung ans lustig fortgesetzte Lünchen wachhält. Und jetzt der entscheidende Punkt, nicht das Gute, sondern das Schlechte ist der Gegenstand der Theorie. Nicht das Gute, sondern das Schlechte ist der Gegenstand der Theorie. Sie setzt die Reproduktion des Lebens in den je bestimmten Formen schon voraus. Ihr Element ist die Freiheit der Kritik, der Theorie, ihr Thema die Unterdrückung. Wo Sprache apologetisch wird, also rechtfertigend, verteidigend, ist sie schon korrumpiert. Ihrem Wesen nach vermag sie weder neutral noch praktisch zu sein. Kannst du die guten Seiten darlegen und die Liebe als Prinzip verkündigen anstatt der endlosen Bitterkeit? Es gibt nur einen Ausdruck für die Wahrheit, sagen die beiden dagegen, den Gedanken, der das Unrecht verneint. Es gibt nur einen Ausdruck für die Wahrheit, den Gedanken, der das Unrecht verneint. Ist das Beharren auf den guten Seiten nicht im Negativen ganz aufgehoben, so verklärt es ihr eigenes Gegenteil, Gewalt. Aber so wahr es ist, dass es kein Wort gibt, dessen die Lüge sich schließlich nicht bedienen könnte, so leuchtet nicht durch sie, sondern einzig in der Härte des Gedankens gegen die Macht, auch deren Güte noch auf. Der kompromisslose Hass gegen den an der letzten Kreatur verübten Terror macht die legitime Dankbarkeit der Verschonten aus. Die Anrufung der Sonne ist Götzendienst. Im Blick auf den in ihrer Glut verdorrten Baum erst hebt die Ahnung von der Majestät des Tags, der die Welt, die er bescheint, nicht zugleich versengen muss. Das ist dann auch der Gedanke an der Härte, Tragfähigkeit und Substanz der Theorie geblieben. Sie hat das Schlechte, das Unrecht, die Gewalt zum Gegenstand und aus der eigensinnigen Kritik des Bestehenden leuchtet so etwas hervor wie die Möglichkeit des Besseren. Und sie hat es nicht auszumalen, das Gute und das Bessere in dieser Welt, weil sie sagen, in einer sprachlich korrumpierten Welt ist dieses Gute, diese Hoffnung, diese Bilder, die darüber hinausgehen, immer gleichzeitig im Verdacht missbraucht zu werden, das heißt als ideologische Elemente der Vernebelung des Gegebenen zu dienen. Und deshalb braucht eine Gesellschaft eine Instanz, die nicht rechtfertigt. Das ist Theorie, eine Instanz. Leute, die die Macht rechtfertigen, die das Gute, so wie an dieser sehr freundliche Journalist immer sich fragt, also wo bleibt denn jetzt das Positive? gibt es genug. Ich möchte dem allerdings auch hinzufügen, dass das so, wie es in dieser Klarheit hier erscheint, bei Horkheimer und Adorno nie durchhaltbar gewesen ist. Beide haben, und das wäre in diesem Zusammenhang auch meine Position, die Auffassung von Gramsci gehabt, die Horkheimer übernommen hat und auch so formuliert hat. Die Theorie hat die Aufgabe, die schlechteste Möglichkeit der Entwicklung der Wirklichkeit nicht auszuschließen. Die schlechteste Möglichkeit. Und als praktischer Mensch kann man damit nicht leben. Das heißt, in der Praxis muss man Optimist sein und in der Theorie Pessimist. Wenn Sie das nicht einfach nehmen als eine trennscharfe Aufteilung, sondern in Ihrer eigenen Dialektik, also Rückbezogenheit, dann haben Sie beide Blicke, die notwendig sind, die allerdings nicht dazu dienen können, die Theorie jetzt mit Bildern zu versetzen und aufzuwärmen, nicht angesichts eben von Auschwitz und den Möglichkeiten der Katastrophe, sondern dass in einem Lebenszusammenhang eines Theoretikers beides da ist. Und wir werden auch sehen, dass für Adorno diese Frage der Pädagogik, also der Erziehung nach Auschwitz oder über die Lehrerrolle eine sehr große Bedeutung hat und nicht nur kritisch sich verhält, sondern aus der Kritik heraus die bessere Möglichkeit sichtbar macht, die andere allerdings als der Theoretiker selber aufnehmen müssen und in Praxis umsetzen müssen. So, vielen Dank.